Kapitel 6. Na, jetzt wird es aber Zeit, meine Herren. Bitte prüfen Sie diesen Kreditantrag nochmal, Herr Roth, aber möglichst schnell. Schnell. Ja, natürlich. Claudius nimmt die Akte und geht zusammen mit Peer zurück in ihr gemeinsames Büro. Was ist denn mit unserer Chefin plötzlich los? Sie war doch vorher beim Essen noch ganz friedlich und freundlich. Ist sie öfter so, will Peer wissen? Nein, eigentlich nicht. Sie ist sonst immer höflich und freundlich. Vielleicht ist ihr eine Laus über die Leber gelaufen, meint Claudius. Er will Peer nicht beunruhigen. Laus über die Leber gelaufen? Na, vielleicht ist etwas passiert, was sie geärgert oder aufgeregt hat, oder erklärt Claudius. Oder sie ist doch nicht so cool, meint Peer. Vielleicht. Claudius vertieft sich in den Antrag. Er versucht zu vergessen, was gerade passiert ist.